viele, doch grad die viele hab ich so gerne an dir. Du bist die Erste, die ich verehre und die ich liebe, was kann ich dafür? Ich weiß, mit dir allein kann ich nur glücklich werden, denn du allein, du schenkst den Himmel mir auf Erden. Du bist ein Engel,